Kundgabe 1852. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.03.1941. Kraft des göttlichen Wortes. Kampf gegen Christus. Die Kraft des göttlichen Wortes wird durchdringen, wenn der Kampf gegen Christus mit allen Mitteln geführt werden wird. Noch ist dem Menschen eine gewisse Freiheit des Denkens belassen. Doch auch diese wird die Welt knechten wollen, indem jegliche geistige Richtung, die Jesus Christus als Erlöser der Welt bejaht, unterbunden wird. Also den Menschen vorsätzlich jedes Wissen darüber vorenthalten wird. Und dies führt zu einem offensichtlichen Kampf, der nur mit dem Schwert des Mundes ausgefochten werden kann. Es wird voll des Geistes sein, wer mutig und ohne Scheu den Namen Jesus ausspricht und für ihn sich einsetzt, wenngleich er in Gefahr ist, sein Leben zu verlieren. Und dann wird es sich zeigen, dass wahrlich das göttliche Wort große Macht hat. Es wird mit wahrem Heißhunger aufgenommen werden, wo es den Menschen verkündet wird. Es wird, wer es vernimmt, die Kraft an sich verspüren, und sie wird ihm wahrlich gut tun, denn es darbt der Mensch, so nicht Gott selbst sich seiner annimmt und ihm Labung und Erquickung sendet. Das reine Wort Gottes, wiedergegeben von Menschen, die es direkt empfangen haben von ihm, wird so überzeugend und wirkungsvoll denen ertönen, die Jesus Christus im Herzen tragen und doch nicht sich gänzlich von der Welt zu trennen vermögen. Sie werden zur Klarheit des Denkens kommen, so das göttliche Wort ihnen gepredigt wird. Denn Gott hat dieses Wort mit seiner Kraft belegt, so dass, wer es willig hört und in sein Herz aufnimmt, von jener Kraft durchströmt sein wird und fernerhin nur noch Partei ergreifen wird für jenes Wort. Und dann wird es sich zeigen, dass nichts davon widerlegt werden kann, dass bedingungslos alles angenommen werden kann, was durch die Träger dieses Wortes der Menschheit vermittelt werden wird. Die Anhänger Christi können ohne das Wort Gottes nicht siegreich aus jenem Kampfe hervorgehen. Und zwar wird dort die geistige Übermacht sein, wo die reine Wahrheit, das Licht aus den Himmeln, gelehrt wird. Den Trägern dieser göttlichen Wahrheit wird nichts widerlegt werden können. Sie werden jede Unklarheit aufdecken, jeden Irrtum beleuchten und jede Unwahrheit brandmarken. Und so sie auch verfolgt werden von den Vertretern gottgegnerischer Macht, sie finden sich und wirken gemeinsam. Und es wird ihnen keine Macht der Erde standhalten können. Denn Gott selbst ist mit den Streitern. Und der Sieg wird wahrlich dort sein, wo die Wahrheit, die Gabe Gottes erkannt, als heiligstes Gut bewahrt und vor der Welt öffentlich vertreten wird. Amen.